Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Die Einsätze, bitte. Zero. Zero. Rien ne va plus. Es geht da nichts mehr, bitte. Rot per Pass. Das ist nichts auf dieser Nummer. 1863. Dostojewski, damals 42 Jahre, reist zum zweiten Mal ins Ausland. Es sollte die Reise der doppelten Leidenschaften werden. Der doppelten großen Leidenschaften. Diese Leidenschaften waren Nummer eins, die Liebe zur 20 Jahre jüngeren Polina Suslowa und zweitens natürlich zum Roulette. Er gewinnt hoch in Wiesbaden, verliert dann aber alles innerhalb von 5 Tagen in Baden-Baden. Und um sich Geld zu verschaffen, schließt er einen Vertrag mit dem windigen Verleger Stelowski. Innerhalb eines Jahres muss er neben Schuld und Sühne einen zweiten Roman schreiben, den er für 3000 Rubel verkauft hat. Und dieser Roman soll Roulettenburg heißen. Dostojewskis Synonym für Wiesbaden. Später fordert der Verleger Stelowski aber eine Änderung des Namens, weil er ihn zu wenig russisch empfindet. Der Roman wird in Igrok, der Spieler, umbenannt. Und beide bereits erwähnten Leidenschaften Dostojewskis werden in Igrok zu Erzählsträngen. Erstens die leidenschaftliche Liebe und zweitens die ruinöse Spielsucht. Le jeu pour le jeu. Heute Abend werden Sie hier im Spielcasino von Wiesbaden Texte hören, die sich um das Roulette, um das Spiel, um die Spielleidenschaft, in erster Linie natürlich um den Roman Igrok, der Spieler, drehen. Das Roulette dreht sich natürlich auch. Und nicht wie gewöhnlich um Geld, nein. Es wird im Texte für unsere Schauspieler gespielt, zum Teil jedenfalls. Und es wird 2 Publikumspreise geben, um die wir hier am Roulette-Tisch spielen werden, wie eingangs bereits erwähnt. Und da war noch eine zweite Leidenschaft, die zweite Leidenschaft Dostojewskis neben dem Roulette, die Liebe. Und was kann Liebe besser ausdrücken als Musik? Und Liebe und Leidenschaft ist ein Thema des Tangos. Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal que es uno mismo el que no está y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ven yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya. Vino. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Die Einsätze bitte. Rien ne va plus. Es geht da nichts mehr, bitte. Sechsunddreißig Rot per Pass. Brief Dostojewskis an die Schwester seiner Frau, Varvara de Constant. Paris, 1. September 1863. Sehen Sie, unterwegs verbrachte ich an die 4 Tage in Wiesbaden und spielte natürlich auch Roulette. Und was glauben Sie, ich habe gewonnen, nicht verloren. Obwohl ich nicht so viel gewann, wie ich wollte, keine 100.000, dennoch eine runde kleine Summe. Übrigens, nota bene, sagen Sie keinem etwas davon, liebe Varvara Dmitrievna. Das heißt, es gibt zwar niemanden, dem Sie es sagen könnten, da Sie kaum einen zu Gesicht bekommen, aber ich meine in erster Linie Pascha. Er ist noch dumm und setzt sich vielleicht in den Kopf, man könne sich durch Spielen seine Karriere aufbauen, verlässt sich womöglich darauf. Kam es ihm doch erst kürzlich in den Sinn, Partner in einem Geschäft zu werden, um Geld zu verdienen, folglich brauche er nichts zu lernen, wie er mir erklärte. Nun, und da muss er nicht wissen, dass sein Papachen Roulette spielt. Deshalb kein Wort darüber. Varvara Dmitrievna, in diesen 4 Tagen habe ich eingehend die Spieler beobachtet. Es setzen dort einige 100 Menschen und mein Ehrenwort. Mit Ausnahme von 2 habe ich keinen gefunden, der spielen konnte. Alle verspielen Haus und Hof, weil sie nicht zu spielen verstehen. Es gab nur eine Französin und einen englischen Lord, die das Spiel wirklich beherrschten und nicht verloren, sondern im Gegenteil nahezu die Bank sprengten. Bitte denken Sie nicht, ich prahlte aus Freude, nicht verloren zu haben, wenn ich sage, ich kenne das Geheimnis, wie man gewinnt und nicht verliert. Dieses Geheimnis kenne ich tatsächlich. Es ist schrecklich dumm und einfach und besteht darin, sich in jeder Minute, ungeachtet aller Höhen und Tiefen des Spiels, zu beherrschen und nicht in Leidenschaft zu geraten. Das ist alles. Damit kann man einfach nicht verlieren, sondern nur gewinnen. Doch nicht darum geht es, sondern um die Frage, ob ein Mensch, der dieses Geheimnis erkannt hat, auch in der Lage ist, es zu nutzen. Man mag noch so klug sein und über den eisernsten Charakter verfügen, man lässt sich dennoch mitreißen. Я объяснил, что начал с 10 фриды здоров, что 6 или 7 ударов сряду. Подряд довели меня до 5 или 6 тысяч гульденов, и что потом я все спустил с 2 ударов. Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил, что надо быть благоразумным. Не знаю, для чего он это прибавил, что хоть русских и много играют, но, по его мнению, русских даже играть не способны. Ich hatte mit 10 Friedrichsdor angefangen und hatte die Summe in 6 oder 7 Einsätzen jeweils verdoppelt. Und das hätte mich auf 5.000 oder 6.000 Gulden gebracht. Dann hatte ich mit 2 Einsätzen alles eingebüßt. Da der Franzose von meinem Verlust gehört hatte, bemerkte er spöttisch und sogar boshaft, ich hätte vernünftiger sein müssen. Ich weiß nicht, warum er hinzufügte, von den Russen spielen zwar viele nach seiner Meinung, aber verständen sie nicht einmal zu spielen. Ich meine, das Roulette ist gerade dazu geschaffen für die Russen, sagte ich. Und da der Franzose nach meinen Gegnungen das Gesicht zu einem verächtlichen Lächeln verzog, fügte hinzu, dass die Wahrheit zweifellos auf meiner Seite sei. Denn wenn ich von den Russen als Spielern spreche, sei dies doch weit mehr eine Schmähung als ein Lob. Folglich könne man mir glauben. Worauf gründen Sie Ihre Meinung? Fragte der Franzose. Darauf, das ins geheilige Gesamtbild der Tugenden und Vorzüge des zivilisierten westlichen Menschen historisch, und zwar beinahe als Hauptpunkt, die Fähigkeit eingegangen ist, Kapitalien zu erwerben. Ein Russe hingegen ist nicht nur unfähig, Kapitalien zu erwerben, sondern er vergeudet sie auch sinnlos und wüst. Desungeachtet brauchen auch wir Russen Geld, fügte ich hinzu. Folglich sind wir ganz darauf versessen, ganz gierig auf Verfahren wie das Roulette. Verfahren, die einen sofort in 2 Stunden reich machen können, ohne dass man sich anzustrengen braucht. Das reizt uns sehr. Und weil wir zudem sinnlos spielen, ohne uns anzustrengen, so büßen wir im Spiel alles ein. Ich musste ja auch erst das Spiel selbst studieren. Es gab zwar tausende von Beschreibungen des Roulettes und ich habe sie immer mit größter Begierde gelesen, dennoch hatte ich, solange ich es noch nicht selbst gesehen hatte, ganz und gar nicht begriffen, wie es wirklich vor sich geht. Vor allem fand ich jegliches so schmutzig. Irgendwie moralisch widerlich und schmutzig. Ich spreche keineswegs von den gierigen und aufgeregten Gesichtern, die zu Dutzenden, ja zu Hunderten die Spieltische umgeben. Ich sehe ganz und gar nichts Schmutziges in dem Wunsch, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu gewinnen. Immer ist mir der Gedanke eines satten, feisten Moralisten höchst dumm vorgekommen. Der hatte, als ein Spieler sich mit dem Hinweis auf geringen Einsatz sich hatte rechtfertigen wollen, erwidert, so sei es noch schlimmer. Denn auch der Vorteil sei dann klein. Es stimmt freilich. Kleiner Vorteil und großer Vorteil bedeuten nicht dasselbe. Es ist eine Frage des Verhältnisses. Was einem Rothschild wenig ausmacht, ist für mich gewaltiger Reichtum. Und was Profit und Gewinn angeht, so richtet sich Menschenstreben wahrlich nicht nur beim Roulette, sondern allüberall darauf, vom anderen Vorteil und Gewinn zu ziehen. Ob Profit und Gewinn überhaupt etwas Hässliches sind, ist eine andere Frage. Mit ihr befasse ich mich hier nicht. Dass ich selber im höchsten Grade beherrscht war von dem Wunsch zu gewinnen, das machte diese ganze Beutesucht, diesen ganzen Beutesuchtschmutz, wenn Sie so wollen, mir beim Eintritt in den Saal handlicher, vertrauter. Das ist mir doch am liebsten. Wenn man miteinander keine großen Umstände macht, sondern offen und unverstellt handelt. Warum sollte man sich auch selber betrügen? Eine höchst unsinnige, unkluge Beschäftigung. Besonders abstoßend an all diesem Roulette-Gesindel war auf den ersten Blick der Respekt vor diesem Tun. Die Ernsthaftigkeit, ja, die Ehrerbietigkeit, mit der sie die Tische umdrängten. Deshalb ist hier auch scharf unterschieden, welches Spiel zum Mauvais-Genre gezählt wird und welches sich ein ordentlicher Mensch erlauben kann. Es gibt das Gentleman-Spiel und es gibt das Plebs-Spiel, das auf Beute zielt, das Spiel für jegliches Gesindel. Hier ist das streng unterschieden und, wie gemein es im Grunde doch ist, dieses Unterscheiden. Hören Sie, geben Sie gut Acht. Nehmen Sie diese 700 Gulden und gehen Sie zum Spieltisch. Gewinnen Sie für mich beim Roulette, so viel Sie irgend können. Ich brauche furchtbar dringend Geld. Nach diesen Worten rief sie Nadjenka herbei und ging zum Kurhaus. Dort schloss sie sich der ganzen Gesellschaft um den General an. Ich hingegen bog, verwundert und nachdenklich, schon beim ersten Querweg links ab. Die Aufforderung, zum Roulette zu gehen, hatte mich wie ein Schlag getroffen. Seltsam, ich hatte wahrscheinlich genug, über anderes nachzudenken. Indessen vertiefte ich mich ins Zergliedern meiner Empfindungen gegenüber Polina. Wirklich, leichter war mir in den 2 Wochen meiner Abwesenheit gewesen als jetzt am Tag meiner Rückkehr, wenngleich ich mich unterwegs gesehnt hatte wie ein Verrückter, hierhin und dorthin gerannt war wie vom Feuer gesenkt. Sogar im Traum hatte ich sie immerfort vor mir gesehen. Einmal, das war in der Schweiz, muss ich, da ich im Eisenbahnabteil eingeschlafen war, im Traum laut mit Polina gesprochen und solcher Art die Mitreisenden sehr erheitert haben. Und noch einmal stellte ich mir nun die Frage, ob ich sie liebe. Und abermals wusste ich keine Antwort. Das heißt, besser gesagt, ich antwortete mir wieder zum 100. Male, dass ich sie hasse. Ja, sie war mir verhasst. Es gab Minuten, und zwar jedes Mal, wenn wir ein Gespräch beendeten, da hätte ich mein halbes Leben drum gegeben, sie zu erwürgen. Ich schwöre, hätte sich die Möglichkeit geboten, ihr langsam einen Dolch in die Brust zu senken, so hätte ich sie, glaube ich, mit Wonne genutzt. Und dennoch. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist, wenn sie auf dem Schlangenberg, dem beliebten Aussichtspunkt, wirklich zu mir gesagt hätte, stürzen Sie sich hinab, so hätte ich mich augenblicks hinabgestürzt. Und sogar mit Wonne. Das wusste ich. Nun aber hatte ich ihren Auftrag, um jeden Preis beim Roulette zu gewinnen. Mir fehlte die Zeit, darüber nachzudenken, wozu und wie bald ich zu gewinnen hatte und was für neue Überlegungen in diesem unaufhörlich berechnenden Kopf geboren wurden. Zudem hatte sich in diesen beiden Wochen offensichtlich eine Unmenge neuer Tatsachen ergeben, von denen ich noch keinen Begriff hatte. All das musste ich ergründen, in alles mich hineinfinden, und zwar möglichst schnell. Vorerst aber blieb dazu keine Zeit. Ich hatte mich an den Roulette-Tisch zu verfügen. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Die Einsätze bitte. Zero. Zero. Rien ne va plus. Es geht da nichts mehr, bitte. Schwarz und Pepas. 35. Musik. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. Fiel de aquel hombre, señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Es geht da nichts mit dir. 2. Schwarz Permont. 2. Schwarz. Kleinanzeigen aus Roulette-Spielbankenmagazin. Suche seriöse Kapitalgeber ab 100.000 Mark für gemeinsame Casino-Besuche. Spielsystem nach dem Drittelgesetz. Gewinnbeteiligung 50-50. Verdoppelung des Kapitals in 3 Monaten. Seriöses Ehepaar spielt für Sie Ihr Spiel. Fester Tagessatz oder Gewinnbeteiligung nach Vereinbarung. Aus Ulla Fröhling, Drogeglücksspiel. Ich habe im Bremer Spielcasino einen Abend lang bei Gesprächen am Blackjack-Tisch zugehört. Um 8 Uhr erzählten sich verschiedene Spieler von einem gemeinsamen Bekannten, der wegen hoher Spielschulden Selbstmord begangen hatte. 3 Stunden später saßen andere Personen am gleichen Tisch und sprachen wieder über einen Selbstmord aufgrund von Spielschulden. Es handelte sich nicht um dieselbe Person. Professor Doktor mit Assistenz sucht Kapitalgeber von 20 bis 200.000 Mark für ein kurzfristiges Spiel von 2 bis 7 Wochen mit dem Ziel einer Verzinsung zwischen 25% und 70%. Als ich nichts mehr hatte, lieh ich mir von der Toilettenfrau gegen einen Brillantring eine Rolle Groschen. Die setzte ich. Prompt kam, Rolle gewinnt. Jetzt hatte ich wieder 3 Chips. Mit 3 Chips kann man schon spielen. Trotzdem brachte ich es diesmal fertig, runterzugehen und der Toilettenfrau die 5 Mark wiederzugeben, weil ich mich schämte, dass ich dahin kriechen musste, um ihr mein Geld zu leihen. Hatte ich gewonnen und war in großer Open-Air-Stimmung, gab ich der Toilettenfrau 20 Mark Trinkgeld oder mehr. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Es geht ja nichts mehr, bitte. Vierzehn, rot, per Manque. Ich jedenfalls. Ich würde lieber als Nomade in einem Kriegszelt wohnen, verkündete ich, als dass ich dem deutschen Götzen diente. Was für einem Götzen, schrie der General, er wurde schon ernstlich böse. Der deutschen Art, Reichtümer anzuhäufen. Ich bin noch nicht lange hier und trotzdem, was ich hier vermerkt und ergründet habe, geht mir gegen die tatarische Natur. Bei Gott, solcher Tugenden will ich nicht. Ich habe hier die Gegend immerhin schon im Umkreis von 10 Werst erwandert. Also aufs Tüpfelchen genau dasselbe wie in den deutschen Büchlein mit Bildern und Moral. Hier hat jedes Haus seinen Vater und er ist furchtbar tugendhaft und wer weiß wie redlich. So redlich ist er, dass man sich ihm nur mit Bangen nähert. Ich kann redliche Leute, den man sich nur mit Bangen nähern, nicht ausstehen. Jeder Vater von diesem Schlag hat eine Familie und abends lesen sie alle einander laut aus lehrreichen Büchern vor. Ums Häuschen rauschen Ulmen und Kastanien, Sonnenuntergang, ein Storch auf dem Dach, alles nur Erdenkliche an Poetischem und Rührendem. Nun, durch durch, durch das Samme, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками. Есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер. Ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, которым подходить страшно. У каждого такого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны, закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтически и трогательно. Brief an Polina Suslova. Wiesbaden, Dienstag, 22. August 1865. Liebe Polja, erstens weiß ich nicht, wie du angekommen bist. Zu meinem persönlichen Kummer hat sich noch die Sorge um dich gesellt. Wenn nun in Köln dein Geld nicht einmal mehr für die 3. Klasse gereicht hat, dann sitzt du jetzt allein in Köln und weißt nicht, was du machen sollst. Das ist entsetzlich. In Köln das Hotel, Droschken und die Reisekosten. Selbst wenn es für die Fahrt gereicht hat, musst du doch hungrig gewesen sein. All das hämmert in meinem Kopf und lässt mir keine Ruhe. Unterdessen hat sich meine Situation wahrscheinlich verschlechtert. Kurz nachdem du weggefahren warst, tags darauf, erklärte man mir am frühen Morgen im Hotel, man habe Anweisung, mir weder Mittagessen noch Tee oder Kaffee zu servieren. Ich verlangte eine Erklärung, worauf mir der dicke deutsche Wirt sagt, Mittagessen verdiente ich nicht. Er werde mir lediglich Tee schicken lassen. So habe ich seit gestern keinen Mittag gegessen, ernähre mich nur von Tee. Und auch der ist abscheulich zubereitet ohne Samovar. Meine Kleider und Stiefel werden nicht gereinigt, auf meinen Leuten erscheint niemand und die Bediensteten begegneten mir mit einer unsagbaren, zutiefst deutschen Verachtung. Es gibt für den Deutschen kein größeres Verbrechen, als ohne Geld zu sein und nicht pünktlich zu zahlen. All das wäre lächerlich. Nichtsdestoweniger ist es auch sehr unangenehm. Deshalb muss ich mich, falls Herzen nichts schickt, auf noch größere Unannehmlichkeiten einstellen. Und zwar, sie könnten meine Sachen einbehalten und mich davonjagen oder noch Schlimmeres. Gemeinheit. Wenn du in Paris angekommen bist und auf irgendeine Weise von deinen Freunden und Bekannten etwas bekommen kannst, so schick es mir. Im Höchstfall 150 Gulden oder doch wenigstens so viel du willst. Wenn es 150 Gulden wären, könnte ich diese Schweine bezahlen und in ein anderes Hotel ziehen, um auf Geld zu warten. Denn es kann gar nicht anders sein, als dass ich bald welches erhalte und auf jeden Fall werde ich es dir lange vor deiner Abreise aus Frankreich zurückzahlen. Erstens schickt man mir bestimmt spätestens in 10 Tagen aus Petersburg von der Lesebibliothek auf den Namen deiner Schwester Geld nach Zürich. Und zweitens ließe Herzen sich doch, selbst wenn er nicht in Genf wäre und Genf für längere Zeit verlassen hätte, die auf seinen Namen eingehenden Briefe nachsenden. Sollte er hingegen nicht für lange weggefahren sein, wird er wohl sofort nach seiner Rückkehr antworten, sodass ich folglich in jedem Fall bald eine Nachricht von ihm bekomme. Mit einem Wort, sofern du etwas für mich tun kannst, doch ohne, dass es dich allzu sehr belastet, dann tue es. Meine Adresse ist unverändert, Wiesbaden, Hotel Victoria. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Ich kann nicht glauben, dass ich dich vor deiner Abreise nicht mehr sehen sollte. Über mich will ich gar nicht mehr nachdenken. Ich sitze da und lese die ganze Zeit, um nicht durch Bewegung Appetit zu bekommen. Ich umarme dich fest. Zeige um Gottes Willen niemand meinen Brief und erzähle nichts davon. Zu scheußlich. Ganz dein F. Heute war ein Tag voll von lächerlichem, widerwärtigem, missratenem. Jetzt ist es 11 Uhr nachts. Ich sitze in meinem Kämmerchen und erinnere mich. Es begann damit, dass ich am Morgen nun doch zum Roulette gehen musste, um für Polina Alexandrowna zu spielen. Ich nahm ihre sämtlichen 160 Friedrichsdor mit, aber unter 2 Bedingungen. Erstens, dass es nicht halbpart ginge, also dass ich, wenn ich gewinne, nichts für mich behalten würde. Zweitens, dass mir Polina am Abend erklären werde, warum gerade sie so dringend gewinnen müsse und wie viel Geld es zu sein habe. Ich kann einfach nicht davon ausgehen, dass sie schlechthin Geld haben wollte. Es kann nicht anders sein, als dass sie es zu einem ganz bestimmten Zweck braucht, und zwar so schnell wie möglich. Sie hat versprochen, es mir zu erklären, und ich bin hingegangen. In den Spielsälen herrschte furchtbares Gedränge. Wie unverschämt sie sind, wie gierig sie alle. Ich schob mich zur Mitte durch und stellte mich unmittelbar neben den Croupier. Dann versuchte ich zaghaft das Spiel, setzte immer nur 2 oder 3 Geldstücke. Unterdessen beobachtete ich aufmerksam. Ich überlegte mir, dass Berechnung im Grunde kaum etwas bedeutet, dass sie viel weniger wichtig ist, als viele Spieler glauben. Sie sitzen da mit linierten Blättern, notieren die Ergebnisse, zählen, ziehen Schlüsse auf die Chancen, rechnen, setzen schließlich und verlieren, genauso wie wir, die gewöhnlichen Sterblichen, die ohne Berechnung spielen. Dafür aber zog ich einen Schluss, der anscheinend zutrifft. Tatsächlich gibt es im Auf und Ab der zufälligen Chancen zwar kein System, doch gewissermaßen eine Ordnung, was natürlich höchst merkwürdig ist. Es kommt zum Beispiel vor, dass aufs mittlere Dutzend das letzte Dutzend folgt. Zweimal, sagen wir, rollt die Kugel in ein Fach dieses letzten Dutzends und dann ist das erste Dutzend an der Reihe. Das erste Dutzend wird nach einem Mal wieder vom mittleren abgelöst. Drei, viermal nacheinander fällt die Kugel in ein Fach des mittleren Dutzends. Es folgt das letzte Dutzend und wieder nach zwei Malen das erste. Einmal fällt der Gewinn auf dieses und er wechselt für dreimal ins mittlere Dutzend. So geht das anderthalb oder zwei Stunden lang. Eins, drei und zwei. Eins, drei und zwei. Höchst amüsant. An manchem Tag oder auch nur manchem Vormittag wechseln beispielsweise Rot und Schwarz ohne jede Ordnung immerfort, sodass nie öfter als zwei, dreimal nacheinander dieselbe Farbe gewinnt. Am Tag darauf oder, wenn es so am Vormittag gegangen ist, noch am selben Tag, kann es sein, dass nur Rot gewinnt. Beispielsweise bleibt die gewinnende Farbe bis zu 22 Malen oder auch länger dieselbe. So geschieht es unweigerlich eine ganze Zeit lang, vielleicht einen ganzen Tag. Was mich betrifft, so habe ich bis aufs Letzte alles verloren, und zwar sehr schnell. Ich setzte auf gerade gleich 20 Friedrichsdor auf einmal und gewann, setzte 5 und gewann wieder und so ging es noch 2-3 Mal. Ich glaube, nach kaum 5 Minuten hielt ich ungefähr 400 Friedrichsdor in den Händen. Da hätte ich gehen sollen. Aber in mir stieg ein seltsames Gefühl auf, etwas wie eine Herausforderung ans Schicksal, ein Wunsch, es gleichsam zu ohrfeigen, ihm die Zunge herauszustrecken. Ich machte den höchsten erlaubten Einsatz, 4.000 Gulden, und verlor. Darauf holte ich in Hitze geraten alles hervor, was mir geblieben war, setzte es auf dasselbe Feld und verlor abermals, worauf ich wie betäubt vom Tisch wegging. Nun, jede solche hiesige Familie ist dem Vater völlig untertan, ist Sklave seines Willens. Alle schuften sie wie Ochsen und alle scharren Geld zusammen wie Juden. Gesetzt, der Vater hat schon so und so viele Gulden zusammen und ist gesonnen, dem ältesten Sohn das Gewerbe oder den Grund und Boden zu vermachen. Um dieses Zieles willen kriegt die Tochter keine Mitgift und bleibt sitzen. Um dieses Zieles willen verkaufen sie den jüngeren Sohn als Knecht oder als Soldaten. Das Geld wird dem Familienbesitz zugeschlagen. Wirklich, das tun sie hier. Ich habe mich erkundigt. Getan wird das einzig aus Redlichkeit, aus übergroßer Redlichkeit. Und das macht, dass auch der jüngere Sohn, der Verkaufte, glaubt, dass sie ihn einzig aus Redlichkeit verkauft haben. Und das, ja, das ist das Ideal. Das Opfer selbst freut sich, dass man es zur Schlachtbank führt. Und was weiter? Weiter hat's auch der Älteste nicht leicht. Er hat so ein Amalchen und er ist ihr herzig inniglich zugetan, doch an Heirat ist nicht zu denken, weil am Guldenhaufen noch etwas fehlt. So warten sie denn gleichfalls fein und tugendhaft und schreiten mit einem Lächeln zur Schlachtbank. Amalchens Wangen sind schon eingefallen, sie verdorrt. Endlich, nach 20 Jahren, hat sich das Vermögen vervielfacht. Die Gulden sind redlich und tugendhaft zusammengescharrt. Der Vater segnet den 40-jährigen Ältesten und das 35-jährige Amalchen mit der verdorrten Brust und der roten Nase. Dabei weint er, predigt Moral und macht sich ans Sterben. Der Älteste verwandelt sich selber in einen tugendhaften Vater und die Geschichte beginnt von neuem. So nach 50 oder 70 Jahren bringt es der Enkel des ersten Vaters wirklich schon zu einem bedeutenden Kapital. Und das vermacht er seinem Sohn und der vermacht es seinem und dieser vermacht es seinem. Und nach 5 oder 6 Generationen ist ein Baron Rothschild fertig oder Hoppe und Co. oder weiß der Teufel was. Als ob das kein erhebendes Schauspiel wäre. 100 oder 200 Jahre lang von Geschlecht zu Geschlecht, Arbeit, Geduld, Vernunft, Redlichkeit, Charakter, Standhaftigkeit, Berechnung, Storch auf dem Dach. Was wollen Sie mehr? Höher geht es ja nicht. Links am anderen Ende des Tisches fiel unter den Spielern eine junge Dame auf und neben ihr ein Zwerg. Wer dieser Zwerg war, das weiß ich nicht. Vielleicht ein Verwandter, vielleicht hatte sie ihn nur um der Wirkung willen mitgenommen. Das Fräulein hatte ich schon früher bemerkt. Sie erschien jeden Tag am Spieltisch um 1 Uhr mittags. Sie ging pünktlich um 2. Jeden Tag spielte sie 1 Stunde. Man kannte sie schon und stellte für sie sofort einen Stuhl bereit. Sie holte ein paar Goldmünzen aus der Tasche, dazu ein paar 1000-Franken-Noten. Sie begann zu setzen, leise, kaltblütig, mit Bedacht. Und sie schrieb mit dem Bleistift Ziffern auf einen Zettel in dem Bestreben, das System zu finden, nach dem sich momentan die Chancen gruppierten. Sie machte bedeutende Einsätze. Jeden Tag gewann sie 1.000, 2.000, wenn es hochkam, 3.000 Franken, nicht mehr. Und hatte sie gewonnen, so ging sie unverzüglich fort. Babuschka beobachtete sie lange. Na, die verspielt nichts, die da nicht. Von welcher Sorte ist sie, weißt du nicht? Was ist sie für eine? Wohl eine Französin, so eine, flüsterte ich. Den Vogel erkennt man am Flug. Man sieht, dass sie scharfe Krallen hat. Jetzt erklär du mir mal, was jedes Drehen bedeutet und wie man setzen muss. So gut es ging, erläuterte ich Babuschka, was die vielen Wahlmöglichkeiten beim Setzen bedeuten. Rouge et noir, pair et impair, manque et passe. Ich ging auf die Feinheiten im Zahlensystem ein. Babuschka hörte aufmerksam zu, gab sich Mühe, sich alles zu merken, fragte weiter, ließ sich unterrichten. Für jede Möglichkeit des Setzens konnte ich sofort auf Beispiele weisen, sodass sie viel lernte und die Regeln leicht und schnell behielt. Babuschka zeigte sich sehr zufrieden. Und was hat's mit dem Zero auf sich? Hat nicht der Croupier dort, der Kraushaarige, wohl der Oberste, gerade Zero gerufen? Und warum streicht er alles ein, was auf dem Tisch liegt? So einen Haufen und alles nimmt er für sich? Warum denn? Zero, Babuschka, bedeutet, dass die Bank gewinnt. Wenn das Kügelchen auf Zero fällt, gehört alles, was auf dem Tisch liegt, der Bank. Da wird nichts weiter gerechnet. Das heißt, es kann auch die Regel gelten, dass alles, was auf Schwarz gesetzt ist, stehen bleibt. Aber die Bank zahlt nichts dafür. Sieh einer an. Ich würde also nichts kriegen? So ist es auch wieder nicht, Babuschka. Haben Sie nämlich auf Zero gesetzt und kommt dann Zero heraus, so kriegen Sie das 35-fache als Gewinn. Was? Das 35-fache? Und kommt Zero oft heraus? Warum setzen die Dummköpfe dann nicht auf Zero? 36 Chancen stehen dagegen, Babuschka. Faites le jeu, monsieur, faites le jeu, monsieur, rien ne va plus, rief der Croupier zum Setzen auffordernd und machte sich bereit, die Scheibe zu drehen. Mein Gott, wir kommen zu spät. Gleich dreht er. Setz, setz, drängte Babuschka aufgeregt. Stell doch, trödle nicht. Sie geriet ganz außer sich, stieß mich mit aller Kraft an. Worauf denn, Babuschka? Auf Zero, auf Zero. Wieder auf Zero. Setz so viel wie möglich. Wie viel haben wir im Ganzen? 70 Friedrichstor. Halt sie nicht zurück. Setz immer 20 Friedrichstor auf einmal. Um Himmels Willen, Babuschka, an manchen Tagen fällt die Kugel 200 Mal nacheinander nicht auf Zero. Ich versichere Ihnen, Sie verspielen Ihr ganzes Kapital. Unsinn, Unsinn, setz! Was du bloß redest, ich weiß, was ich tue. Babuschka zitterte wie im Fieber. Nach dem Reglement dürfen auf Zero nicht mehr als 12 Friedrichstor gesetzt werden, Babuschka. Und die habe ich nun gesetzt. Was heißt dürfen nicht? Stimmt das auch? Monsieur, Monsieur! Sie stieß den Croupier an, der gleich links neben ihr saß und sich anschickte, die Scheibe zu drehen. Combien, zero, douze, douze? In allerlei Eile erläuterte ich die Frage auf Französisch. Oui, madame, bestätigte der Croupier höflich und zur Erklärung fügte er hinzu, so wie im Fall einfacher Chance der Einsatz 4000 Gulden jeweils nicht übersteigen darf, nach dem Reglement. Na, nichts zu machen. Setz 12. Le jeu est fait, rief der Croupier. Die Scheibe dreht sich. Die 13 kam heraus. Wir hatten verloren. Nochmal, nochmal, setz nochmal, schrie Babuschka. Ich leistete keinen Widerstand mehr, zuckte mit den Schultern und setzte abermals 12 Friedrichstor. Die Scheibe drehte sich lange. Babuschka schlotterte, während ihr Blick der Kugel folgte. Glaubt sie denn wahrhaftig wieder mit Zero zu gewinnen? Dachte ich, während ich sie erstaunt anblickte. Die unerschütterliche Überzeugung, dass sie gewinnen werde, leuchtete auf ihrem Gesicht. Die absolut sichere Erwartung, dass man sogleich rufen werde, Zero. Die Kugel rollte in ein Fach. Zero, rief der Croupier. Also, rief Babuschka und blickte mit rasendem Triumph auf mich. Madame et Messieurs, faites vos jeux. Zero. Rien ne va plus. Es geht nichts mehr. Neunzehn, Rodin per Pass, Zero verliert. Neunzehn. Es fácil pegar un tajo pa cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ich bitte, das Spiel zu machen. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Es geht dann bitte nichts mehr. Zehn. Schwarz per Monk. Zehn. Zehn. Schwarz. Arno Bergmann, die Möglichkeit der Gewinnoptimierung beim Roulette-Spiel, Frankfurt 1994. Das Paternoster-System. Der Name dieses Systems ist dadurch zu erklären, dass bei Verlusten eine Verteilung auf verschiedene Stränge erfolgt, die sich dann gegenseitig aus dem Negativsaldo wieder hochziehen sollen. Alle sechs einfachen Chancen werden bespielt. Erscheint auf einer Chance als Signal eine Zweierserie, so wird diese Chance mit der Labouchere-Progression auf Fortsetzung der Serie bespielt. Eine Staffel von sechs Stücken wird auf drei Stellen verteilt, als fiktiver Verlust vorgetragen. Erscheint nun im Laufe des Spiels bei einer Chance ein Verlust von 60 Stücken, wird dieser Betrag gleichmäßig auf den jeweils letzten Staffelsatz aller sechs Chancen verteilt. Zu jedem Satz sind dann 10 Stücke zu addieren. Durch die Verteilung der Verluste auf die anderen Chancen ist es sicher möglich, eine Vielzahl von Spielabschnitten mit Gewinn zu beenden. System Angelika. Das System Angelika umfasst alle einfachen Doppelchancen. Gesetzt werden Dreier Intermittenzen und Dreier Serien auf Fortsetzung. Progressiert wird nach dem D'Alembert-Progression. Zwar sind alle Chancen gleichzeitig zu bespielen, das Risiko ist jedoch nicht auf die Doppelchancen verteilt. Um die Verluste zweier Monate einzuspielen, kann man 5 oder mehr Monate Spielzeit benötigen. Das ist sicher nicht jedermanns Sache. Rien ne va plus. Keine Einsätze mehr, bitte. Zwölf. Rot per Monk. Zwölf. Zwölf rot. Das Gesindel spielt tatsächlich sehr schmutzig. Mir liegt sogar der Gedanke nahe, dass hier am Tisch ein gerüttelt Maß von gewöhnlichstem Diebstahl vor sich geht. Die Croupiers, die an den Schmalseiten der Tische sitzen, die Einsätze verfolgen und abrechnen, haben furchtbar viel zu tun. Auch so ein Gesindel. Es sind größtenteils Franzosen. Im Übrigen, wenn ich hier beobachte und Eindrücke sammle, so keineswegs zu dem Zwecke, das Roulette zu beschreiben. Ich will mir die Sache für mich selber zu eigen machen, will wissen, wie ich mich künftig verhalten soll. Ich habe zum Beispiel bemerkt, dass es die denkbar gewöhnlichste Sache ist, wenn irgendeiner, der am Tisch sitzt, plötzlich die Hand ausstreckt und sich das nimmt, was ein anderer gewonnen hat. Da wird gestritten, nicht selten auch geschrien, und ich bitte Sie, wie fänden Sie da Zeugen? Wie könnten Sie beweisen, dass es Ihr Einsatz gewesen ist? Anfangs war das ganze Treiben für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Schlecht und recht ahnte ich, suchte ich zu begreifen, dass man auf Zahlen, auf gerade und ungerade und auf Farbe setzen kann. Ich entschied mich, von Polina Alexandrownas Geld an diesem Abend 100 Gulden aufs Spiel zu verwenden. Der Gedanke, dass ich das Spielen beginne, indem ich nicht für mich selbst setzte, machte mich ganz unsicher. Mich beherrschte ein äußerst unangenehmes Gefühl und es drängte mich, es schnell loszuwerden. Mir war ganz so, als untergrübe ich mein eigenes Glück, indem ich den Anfang für Polina machte. Wäre es denn denkbar, an den Spieltisch zu treten, ohne sogleich vom Aberglauben angesteckt zu werden? Fürs Erste holte ich 5 Friedrichsdor, also 50 Gulden, hervor und setzte sie auf gerade. Das Rad drehte sich, die Kugel fiel auf 13, ich hatte verloren. Mit dem krankhaften Gefühl, einzig um es irgendwie hinter mich zu bringen und dann wegzugehen, setzte ich noch einmal 5 Friedrichsdor, diesmal auf Rot. Rot kam heraus. Ich setzte alle 10 Friedrichsdor, wieder kam Rot heraus. Abermals setzte ich das Ganze und wieder kam Rot heraus. Von den 40 Friedrichsdor, die ich nun bekam, setzte ich 20 auf das mittlere Dutzend, ohne zu wissen, was das für Folgen haben kann. Man zahlte mir den dreifachen Betrag. So kam es, dass sich 10 Friedrichsdor für mich zu 80 vermehrten. Ein ganz neues und sonderbares Gefühl ergriff so unerträglich von mir Besitz, dass ich zu gehen beschloss. Ich sagte mir, ich hätte ganz anders gespielt, wenn ich es für mich getan hätte. Indessen setzte ich alle 80 Friedrichsdor noch einmal auf gerade. Diesmal kam 4 heraus. Man zahlte mir zu den meinen noch einmal 80 Friedrichsdor zu. Ich strich den ganzen Haufen nunmehr 160 Friedrichsdor ein und verließ den Saal. 31, Rouge, Ampère et Passe oder 4, Noir, Père et Manc. Mit welcher Gier blicke ich auf den Spieltisch, wo die Louis d'Or, die Taler umherliegen? Wie blicke ich auf die Stapel goldener Münzen, wenn sie unter der Krücke des Croupiers auseinanderfallen, zu Häufchen von brennender Glut? Oder auf die ellenlangen Rollen von Silbermünzen, die rund um das Rad liegen? Schon wenn ich mich dem Spielsaal nähere und noch 2 Zimmer von ihm entfernt das Klirren des Geldes höre, das hingeschüttet wird, packt es mich wie Krämpfe. Oh, dieser Abend, als ich meine 70 Gulden zum Spieltisch trug, war auch bemerkenswert. Ich begann mit 10 Gulden, wieder mit Pass. Für Pass habe ich eine Vorliebe. Ich verlor. Mir blieben 60 Gulden in Silbermünzen. Ich dachte nach und wählte Zero. Ich setzte jedes Mal 5 Gulden auf Zero. Beim 3. Mal kam plötzlich Zero heraus. Die Freude hätte mich fast umgebracht, als ich 175 Gulden erhielt. Die Freude war jetzt größer als damals beim Gewinn der 100.000 Gulden. Sofort setzte ich 100 Gulden auf Rouge. Es glückte. Alle 200 auf Rouge, es glückte. Alle 400 auf Noir, es glückte. Alle 800 auf Monk, es glückte. Zusammen mit dem früheren waren es jetzt gut 1700 Gulden. Und das in weniger als 5 Minuten. Ja, in solchen Augenblicken vergisst du alles frühere Missgeschick. Ich hatte es ja erreicht, indem ich mehr als mein Leben wagte. Ich hatte mich zum Wagnis aufgerafft und gehörte wieder zu den Menschen. Но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковый билет, за столом ее стояло уже достички паричков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только ее уже не слушались, но даже не замечали, лезли прямо через нее к столу, сами хватали деньги, сами распоряжались и ставили, спорили и кричали, переговаривали с гоноровым паном за панибрата, а гоноровый пан чуть ли даже не забыл о существовании бабушки. Zum Ende des Tages, als alle schon deutlich sahen, dass sie noch ihre letzte Banknote verspielen werde, standen hinter ihrem Rollstuhl bis zu 6 Polen, von denen man vorher nichts gesehen und nichts gehört hatte. Während nun Babuschka schon die letzten Münzen zu verspielen im Begriff war, folgten sie alle überhaupt nicht mehr ihren Geboten. Ja, sie hörten überhaupt nicht mehr hin. Sie beugten sich einfach an ihr vorbei über den Tisch, griffen selber nach dem Geld, verfügten darüber, setzten, stritten sich, schrien, gingen mit dem honorigen Pan wie mit ihresgleichen um. Und der honorige Pan schien Babuschkas Existenz beinahe vergessen zu haben. Auch dann noch, als Babuschka nun wirklich alles verspielt hatte und sich um 8 Uhr abends auf den Weg ins Hotel machte, auch dann noch ließen 3 oder 4 Polen nicht von ihr ab. Sie rannten um den Rollstuhl herum, hielten sich links und rechts von ihr, schrien aus Leibeskräften und erklärten in einem Schwall von Worten, Babuschka habe sie hinters Licht geführt, sie müsse ihnen etwas abgeben. Nach Potapischs Berechnung hatte Babuschka an diesem Tag alles in allem fast 90.000 Rubel verspielt. Es war 10:45. Ich trat ins Kurhaus mit so fester Hoffnung und zugleich so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben. In den Spielsälen waren noch ziemlich viele Leute, wenngleich nur halb so viel wie am Vormittag. In der 11. Stunde bleiben an den Spieltischen die echten Spieler. Die Spieler aus unbeherrschter Leidenschaft, diejenigen, für die es in dem Badeort einzig das Roulette gibt, die einzig seinetwegen gekommen sind, die kaum wahrnehmen, was sich um sie herum begibt, die sich in der ganzen Saison für nichts interessieren, sondern nur spielen, vom Morgen bis in die Nacht und die sich wohl bereit fänden, auch die ganze Nacht bis zum Morgengrauen zu spielen, wenn es möglich wäre. Und immer gehen sie verdrossen auseinander, wenn das Roulette um Mitternacht geschlossen wird. Hat der Oberkroupier kurz vor 12 Uhr das Ende des Spiels mit dem Ruf «Les trois derniers coups, Monsieur» angekündigt, so sind sie manchmal bereit, bei diesen letzten 3 Spielen alles zu setzen, was sie noch in der Tasche haben. Und tatsächlich wird in diesen Minuten das meiste Geld verloren. Ich ging zu demselben Tisch, an dem zuvor Babuschka gesessen hatte. Man drängte sich nicht sehr und so fand ich rasch einen Platz am Tisch. Unmittelbar vor mir hatte ich auf dem grünen Tuch das Passfeld. Pass, das sind die Zahlen von 19 einschließlich bis 36. Die erste Zahlengruppe von 1 bis einschließlich 18 heißt Monk. Doch was kümmerte mich das? Ich berechnete nicht, ich wusste nicht einmal, welche Zahl zuletzt herausgekommen war. Ich erkundigte mich nicht danach, als ich das Spiel begann. Jeder auch nur ein wenig überlegende Spieler hätte es getan. Ich holte meine sämtlichen 20 Friedrichsdor hervor und setzte sie auf das Pass vor mir. Vingt deux, rief der Croupier, ich hatte gewonnen. Und setzte wieder alles, das Gesetzte und den Gewinn. Trente un, rief der Croupier, wieder gewonnen. Ich hatte nun also 80 Friedrichsdor. Die schob ich allesamt auf das Feld für das mittlere Dutzend, das Dreifache bei Gewinn, aber 2 Chancen gegen mich. Die Kugel rollte und fiel auf 24. Man händigte mir 3 Rollen mit je 50 Friedrichsdor aus, dazu 10 einzelne Goldmünzen. Mit dem, was ich gesetzt hatte, besaß ich nun über 200 Friedrichsdor. Ich handelte wie im Fieber. Ich war wie im Fieber und schob den ganzen Haufen Geld auf das Feld für Rot und kam plötzlich zur Besinnung. Und dieses einzige Mal an dem ganzen Abend während des ganzen Spiels überfiel mich eisige Angst. Meine Hände zitterten und ich wankte in den Knien. Entsetzt fühlte und begriff ich augenblicklich, was es für mich hieße, jetzt zu verlieren. Es ging um mein ganzes Leben. Rouge, rief der Croupier. Und ich atmete auf. Ein feuriges Prickeln überlief meinen Körper. Man zahlte mir die Banknoten. Einsatz und Gewinn machten 4000 Gulden und 80 Friedrichsdor aus. In diesen Minuten kam ich mit dem Rechnen noch nach. Dann, ich erinnere mich, setzte ich 2000 Gulden wieder auf das mittlere Dutzend und verlor. Ich setzte meine Goldmünzen, 80 Friedrichsdor, und verlor. Mich packte die Wut. Ich nahm den Rest, die mir noch verbliebenen 2000 Gulden, und setzte sie auf das erste Dutzend. Einfach so, gedankenlos, blindlings. Das verschaffte mir übrigens einen Augenblick der Erwartung, in dem mein Gefühl vielleicht dem Gefühl glich, das Madame Blanchon wohl hatte, als sie in Paris von dem Luftballon auf die Erde fiel. Quatre, rief der Croupier. Zusammen mit dem Einsatz hatte ich nun wieder 6000 Gulden in der Hand. Als Sieger schon fühlte ich mich, nichts fürchtete ich mehr, und ich setzte 4000 Gulden auf Schwarz. 8, 9 folgten eilends meinem Beispiel und setzten auf Schwarz. Die Croupiers tauschten Blicke und besprachen sich. Ringsum wurde erwartungsvoll geredet. Schwarz gewann. Hier setzte mein Gedächtnis aus. Nichts ist da von Berechnung und Ordnung meiner Einsätze. Nur wie im Traum erinnere ich mich, dass ich schon an die 16.000 Gulden gewonnen hatte. Plötzlich in 3 unglücklichen Einsätzen büßte ich davon 12.000 ein. Da schob ich die letzten 4.000 auf Pass. Aber ich empfand nichts mehr dabei. Ich wartete nur gedankenlos, mechanisch und gewann von neuem. Danach gewann ich noch 4-mal nacheinander. Ich weiß nur noch, dass ich das Geld zu Tausenden einstrich. Ich entsinne mich auch, dass meistens das mittlere Dutzend herauskam, an das ich mich vorzugsweise hielt. Die Zahlen des mittleren Dutzends erschienen mir seltsam regelmäßig, unbedingt 3-4-mal nacheinander. 2-mal fielen sie aus, dann kehrten sie für 3-4-mal in ununterbrochener Folge zurück. Diese merkwürdige Regelmäßigkeit stellt sich manchmal strichweise ein, und dies eben bringt die leidenschaftlichen Spieler, die mit dem Bleistift in der Hand berechnen, ganz durcheinander. Ich glaube, seit meiner Ankunft war nicht mehr als eine halbe Stunde vergangen. Da ließ mich der Croupier wissen, dass ich 30.000 Gulden gewonnen hätte und dass sein Roulette bis zum nächsten Morgen geschlossen werde, da die Bank für ein weiteres Spiel in solcher Höhe nicht einstehe. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Zéro. Zéro. Rien ne va plus. Fünfundzwanzig, Rodon. Wer passt? Rien numéro. Nichts auf dieser Nummer. Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio con esas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le darán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá. Y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán 3 lustrabotas, 3 payasos y 3 brujos. Mis inmortales con pinches gritándome, ¡fuérzase! ¡Nacé, nacé! Dale, piba, metele, hermana, que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. renaceré, renaceré, renaceré. Y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer y para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré. Renaceré. Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho. Cuando los dioses de casa digan bajito, volvió. Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas, de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo, Plaza de Mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur. Renaceré, pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán. Bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Renaceré, renaceré, renaceré, y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para querer y para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Fünfzehn. Schwarz en Permanque. Fünfzehn. Schwarz. 15. Im Eingang zum Casino steht immer eine Schale mit Bonbons. Kam ich rein, suchte ich mir 3, 4 raus. Wenn ich ging, schüttete ich mir die ganze Schale Bonbons in die Tasche. Ich habe zu Hause jetzt noch die Gefäße voll Bonbons. Ich wurde so rasend. Ich musste einfach spielen. Ich hätte auch 1 Million dahin getragen. Vielleicht habe ich es ja. Ich hätte mir unbedingt die Zähne machen lassen müssen. 2.500 Mark hätte das gekostet. Dafür hatte ich kein Geld. Spielen ist doch viel schöner. Was brauche ich eine Prothese, wenn ich spielen kann? Anzeige aus Roulette Spielbankenmagazin. Parapsychologie. Beim Roulette-Spiel reichen schon Spuren des sechsten Sinnes, wie sie fast jeder unwissentlich besitzt. Informiere über Test und Training. Pierre Bazieux, Faszination Roulette, München 1999. Ähnlich wie Einsteins Formel E gleich mc hoch 2 könnte das Geheimnis zur Bewältigung der Roulette-Herausforderung in der ähnlich einfachen Formel G gleich rp hoch 2 stecken, in Worten: Gewinn gleich Rationalität mal Psychologie zum Quadrat. Als ich nach Vizé fuhr, hatte ich nicht nur 150 Mark dabei, sondern auch 3 frankierte und an mich adressierte Briefumschläge. Nachdem ich 100 Mark gewonnen hatte, tauschte ich, steckte den Hunderter in einen Umschlag, den ich dann beim nächsten Briefkasten einwarf. Eine Stunde später waren 150 Mark dran und etwas nach einer weiteren Stunde 200 Mark. Von Stunde zu Stunde spielte ich unverkrampfter. Dennoch lief mein Stammspiel Kambital schließlich den Bach hinunter. Mit so vorm Herzen hatte ich noch nie verloren. Am übernächsten Tag wartete ich schon vor meiner Studentenbude auf den Briefträger, der sich dann ein bisschen zu wundern schien, als er mir drei äußerlich identischen Briefe aushändigte. Drei wunderbare Briefe. Selbstverständlich funktioniert dieser Trick nicht immer. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, in denen ein Spieler das Casino verlässt, war er vorher bereits im Gewinn gewesen. Rien va plus. Sechs, schwarz bei Monk. Sechs. Schwarz. Aus Olaf Fröhling, Droge Glücksspiel, Frankfurt 1993. Es gibt auch illegale Geldverleiher in den Casinos, die mit Hunderten von Prozenten vor den Augen des Personals Geld verleihen. Wenn das Spiel beginnt, sitzen diese Geldverleiher, die man nur beim Vornamen kennt, mit einer Limonade da und beobachten sehr genau, wer kommt, wer geht, wer spielt. Selten spielen sie selbst. Gott sei Dank konnte ich das geliehene Geld immer am selben Tag zurückgeben, sonst hätte ich sehr viel höhere Zinsen zahlen müssen. Wer sich dort 1.000 Mark leiht, muss im Laufe des Abends 1.100 Mark zurückgeben. Das ist ein Zinssatz von 3.650%. Aus Christian Wahl, Spielsucht. Praktiker und Betroffene berichten über pathologisches Glücksspiel, Hamburg 1988. Immer wieder fielen mir die Spieler durch ihre ständige, diffuse Unruhe auf, die sich auch in massiven Schlafstörungen ausdrückte und in dem Wunsch, sich permanent zu beschäftigen, ohne jemals eine rechte Befriedigung zu erleben. Demgegenüber berichteten alle Spielsüchtigen darüber, dass das Ende des Spiels ihnen eine gewisse Form der Entspannung möglich machte. Übereinstimmend sprachen die Patienten davon, dass sie sich wie einen Motor erlebten, der Tag und Nacht auf Hochtouren laufe und der nie ausgeschaltet werden könne. Nur durch das Ende des Spiels sei es ihnen für eine gewisse Zeit möglich, zu innerer Ruhe und Entspannung zu finden. Wichtig sei dabei nicht, ob sie gewonnen oder verloren hätten, sondern dass das Spiel aus sei. Aus Ulla Fröhling, Droge Glücksspiel, Frankfurt 1993. Nachmittags gegen 4 rief sie aus dem Spielcasino an. Hol mich hier raus! Sie hatte also wieder gespielt. Ihre Stimme war fordernd. Du musst sofort herkommen. 1200 Mark sind schon weg, jetzt habe ich nur noch 300 Mark. Am Tag zuvor hatte sie voller Zuversicht erzählt, dass dieser unheimliche Drang, Roulette zu spielen, verschwunden sei. Sie hatte Pläne gemacht, frische Farbe in der Wohnung, eine Reise, ein neuer Arbeitsplatz. Eine Stunde erst hatte das Casino geöffnet und alle Pläne waren zunichte. Wann bist du hier? Fahr gleich los! Sie bat nicht. Ihr war es gleichgültig, was der Mensch auf der anderen Seite der Leitung gerade tat, was er empfand. Was sagt man einer Frau, die mit gestohlenem Ausweis ins Casino gegangen ist, weil sie unter eigenem Namen nicht mehr hinein kann? Die Schecks gefälscht hat, um zu spielen. Die gerade das Geld für die ausstehende Miete der letzten 2 Monate verspielt hat. Eine Antwort wusste ich nicht, obwohl mich solche Fragen schon mehr als ein Jahr beschäftigten. Ich bitte, das Spiel zu machen. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Die Einsätze, bitte. Rien va plus. Bitte nichts. 35, schwarz en pair passe. Musik, Tango. Thank you. lastima bandoneón mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un repaso del olvido. Ya sé que me hago daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en el licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Sagen Sie, sind Sie nicht gewillt, das Spiel aufzugeben? Oh, der Teufel soll es holen. Ich gebe es sofort auf. Wenn Sie nur erst das Verlorene wiedergewonnen haben. Das habe ich mir gedacht. Sie brauchen nichts weiter zu sagen. Ich weiß es. Es ist Ihnen entschlüpft. Folglich ist es die Wahrheit. Sagen Sie, außer dem Spiel beschäftigen Sie sich mit nichts. So ist es. Mit nichts. Er begann mich zu examinieren. Ich wusste nichts. Ich hatte fast nie in eine Zeitung geschaut und in dieser ganzen Zeit buchstäblich kein Buch aufgeschlagen. Sie sind abgestumpft, bemerkte er. Sie haben sich nicht nur vom Leben losgesagt, von Ihren Interessen und denen der bürgerlichen Gesellschaft, von der Pflicht des Bürgers und Menschen, von Ihren Freunden, und Sie hatten ja Freunde. Sie haben sich nicht nur von jedwedem Ziel losgesagt, außer dem Gewinn beim Roulette. Sie haben sich sogar von ihren eigenen Erinnerungen losgesagt. Ich sehe sie in Gedanken vor mir in einer glutvollen und starken Minute ihres Lebens. Doch ich bin überzeugt, sie haben all das wunderbar Gute, das sie damals bewegte, vergessen. Ihre Träume, ihre heutigen Wünsche, die nächsten, dringendsten, reichen nicht weiter als bis zu Père und Ampère, Rouge, Noir, dem mittleren Dutzend und so weiter und so weiter. Davon bin ich überzeugt. Genug. Bitte. Bitte erinnern Sie mich nicht daran. Ich schrie verärgert, ja beinahe wütend auf. Hören Sie. Nichts. Nichts habe ich vergessen. Ich habe nur für eine gewisse Zeit alles aus dem Kopf gedrängt, sogar die Erinnerungen. So lange, bis ich radikal meine Lebensumstände verbessert habe. Dann werden Sie sehen. Ich werde von den Toten auferstehen. Sie werden noch in 10 Jahren hier sein. Wetten wir, dass ich Sie dann, wenn ich am Leben bleibe, hier auf dieser Bank daran erinnern werde? Да, вы погибший человек. Вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек не дурной. Вы даже могли бы быть полезными вашему отечеству, которое так нуждается в людях. Но вы останетесь здесь. И ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое подобное. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд. Я не о народе вашем говорю. Рулетка – это игра преимущественно русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать. Но мне страшно подумать, что будет в будущем. Довольно. Прощайте. Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах. Вот от меня вам 10 луидоров. Больше не дам, потому что вы все равно проиграете. Берите и прощайте. Берите же. Берите. Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать другу истинному другу. Если бы я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, оставите Гамбург и поедете в ваше отечество, я был готов бы немедленно дать вам 1000 фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю 1000 фунтов, а даю только 10 луидоров, потому что не 1000 фунтов или 10 луидоров в настоящее время для вас совершенно одно и то же. Все одно проиграете. Берите и прощайте. Brief Dostojewskis an Anna Grigorjevna. Dienstag, 21. Mai 1867, 10 Uhr morgens. Mein lieber Engel, gestern habe ich schreckliche Qualen durchgemacht. Ich ging, als ich den Brief an dich beendet hatte, zur Post und plötzlich antwortet man mir, von dir sei kein Brief da. Die Beine versagten mir den Dienst, ich wollte es nicht glauben. Weiß Gott, was mir in den Sinn kam, ich schwöre dir, größere Qual und Furcht habe ich noch nie empfunden. Ich bildete mir immerzu ein, dass du krank bist, stirbst. Etwa eine Stunde lief ich durch den Garten, am ganzen Leibe bebend. Schließlich ging ich zum Roulette und habe alles verspielt. Meine Hände zitterten, die Sinne schwanden mir und selbst als ich verlor, war ich fast froh und sagte mir, sei es drum. Endlich, als ich total blank war, und das wunderte mich in diesem Augenblick nicht einmal, ging ich 2 Stunden durch den Park. Gott weiß, wohin ich geriet. Meine Hilflosigkeit wurde mir bewusst. Ich beschloss, wenn morgen, das heißt heute, kein Brief von dir kommt, unverzüglich zu dir zu fahren. Aber wovon? Hör zu. Das Spiel ist aus. Ich möchte schnellstens zurückkommen. Schicke mir doch umgehend, sofort, wenn du diesen Brief bekommst, 20 Imperial. Umgehend, am selben Tag, in derselben Minute, wenn möglich. Verliere keinen Augenblick. Das ist meine größte Bitte. Erstens muss ich die Uhr einlösen. Sie kann doch nicht für 65 Gulden verloren sein. Dann im Hotel bezahlen, dann die Fahrt. Was übrig bleibt, bringe ich alles mit. Beunruhige dich nicht, jetzt werde ich nicht mehr spielen. Vor allem aber schicke es umgehend. Morgen oder übermorgen geben sie mir im Hotel die Rechnung und wenn dann noch kein Geld von dir da ist, muss ich zum Wirt gehen und mich entschuldigen und der wird vielleicht zur Polizei laufen. Erlöse mich von dieser Qual. Das heißt, schicke es möglichst schnell ab und erledige das alles selbst, allein. Sage der Wirtin nichts. Das heißt, berate dich nicht mit ihr. Sie brauchen von unseren Angelegenheiten nichts zu wissen. Es ist gar nicht schwer. Gehe zu einem möglichst guten Bankier ins Kontor. Nach dem Bankier erkundige dich vielleicht auf der Post bei dem Beamten, der die Briefe ausgibt. Wenn du ins Kontor des Bankiers kommst, bringe ihm 20 Imperial mit und frage, ob sie das Geld sofort nach Homburg überweisen können. Gib um Gottes Willen dem Bankier die Adresse ganz genau an. Homburg und nicht Hamburg. Schreibe die Adresse auf ein Stück Papier. Ich werde voller Ungeduld warten. So wie ich es in der Hand habe, komme ich. Sei nicht böse wegen dieses konfusen Briefes. Ich bin in größter Eile, um schnell, schnell mein Schicksal auf der Post zu erfahren. Das heißt, ob ein Brief von dir da ist oder nicht. Ich zittere jetzt sogar am ganzen Leibe. Erhalte ich einen Brief, dann bin ich glücklich. Worte. Worte, Worte und nötig sind Taten. Die Hauptsache ist jetzt die Schweiz. Gleich morgen, oh, wär's mir doch möglich, gleich morgen zu reisen, neu geboren werden, auferstehen. Ich muss es ihnen zeigen. Man soll wissen, dass ich noch ein Mensch sein kann. Ich brauche nur, für heute ist es natürlich zu spät, aber morgen, oh, ich habe das Vorgefühl und es kann nicht anders sein. Ich besitze jetzt 15 Louisdor und es ist vorgekommen, dass ich mit 15 Gulden begann. Wenn man vorsichtig anfängt, und bin ich denn wirklich, wirklich ein solcher Kindskopf, begreife ich wirklich nicht, dass ich selber verloren bin, ein verlorener Mensch, jedoch, Warum sollte ich nicht auferstehen? Ja, nur gut rechnen und geduldig sein, wenigstens einmal im Leben und alles ist bewirkt. Nur einmal charakterfest bleiben und in einer Stunde kann ich das ganze Schicksal verändern. Die Hauptsache ist, charakterfest bleiben. Ich brauche nur an das zu denken, was mir in dieser Hinsicht vor 7 Monaten in Rolettenburg geschehen ist, vor meinem endgültigen Verlust. Oh, das war ein bemerkenswerter Fall von Entschlossenheit. Ich hatte damals alles verloren, alles. Ich trete aus dem Kurhaus, taste meine Kleider ab und in der Tasche rührt sich noch ein einziger Gulden. Also kann ich noch zum Mittagessen, denke ich. Aber ich habe kaum 100 Schritte getan, da überlege ich es mir anders und kehre um. Ich setze diesen Gulden auf Monk. Diesmal hielt ich es mit Monk. Und wahrhaftig, es ist schon ein eigentümliches Gefühl, wenn man allein ist in einem fremden Land, fern der Heimat, fern den Freunden, nicht wissend, was man an diesem Tage essen wird, wenn man da den letzten Gulden setzt, den allerletzten. Ich habe gewonnen und 20 Minuten später das Kurhaus mit 170 Gulden in der Tasche verlassen. Tatsache! Da sieht man, was der letzte Gulden bedeuten kann. Was, wenn ich damals den Mut verloren, wenn ich nicht den Entschluss gewagt hätte? Morgen. Morgen nimmt alles ein Ende. Sie hörten den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung, die am 7. Dezember 2001 anlässlich des H2-Hörfestes Wiesbaden im dortigen Kurhaus stattfand. Gelesen wurden Texte aus dem Roman Der Spieler von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Dazu Briefe und Tagebuchnotizen des Autors, die sich mit seiner Spielleidenschaft beschäftigen, und kurze Zitate aus heutiger Zeit zum Thema Spielsucht. Es lasen Eva Gossijewitz, Svetlana Geier und Felix von Manteuffel, Gesang Anja Stör, Konzept, Regie und Moderation Klaus Bulert. Eine Produktion des HR Hörspiels aus dem Jahr 2001, Redaktion Christoph Buggert.